folgt dir nicht mehr gern. Dein Gesicht zeigt Falten und die Stimme tut dir weh. Vielleicht deine Lüge, deine Augen ein trüber See. Nochmal von vorne, ein Traum so süß und auch fern. Du sagtest mir, deine Liebe ist ein Licht. Du sagtest mir, deine Liebe ist ein Licht. Sorgen, das Glücklichsein nie entbehrt, nur auf dich geachtet und den letzten Kuss verwehrt. Wunderst dich im Geheimen, mein Freund, der nicht versteht. Du sagtest mir, meine Liebe ist dein Ziel. Du sagtest mir, meine Liebe ist dein Ziel. Leidenschaft!